ARD. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast über den Verlauf des Ukraine-Kriegs, über Hintergründe und auch angrenzende Themen und betonen das wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Er ist auch heute wieder zugeschaltet. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Natürlich wollen wir wieder einen Blick auf die aktuelle Lage werfen und auf ein paar aktuelle Meldungen. Und dann wollen wir uns heute mal einige Fragen von Hörerinnen und Hörern annehmen und die je nach Thema auch ein bisschen ausführlicher besprechen. Unter anderem geht es um Trump und einen möglichen Deal mit den Ukrainern, Stichwort Waffen für Rohstoffe. Es geht auch um unser Verhältnis zu den USA, wirklich noch Partner oder doch mittlerweile eigentlich eher Gegner und noch einiges mehr. Aufzeichnungszeit für diese Folge ist Mittwoch, 5. Februar 2025. Es ist jetzt kurz nach 12 Uhr. Zu hören das Ganze dann auf jeden Fall in der App der ARD Audiothek. Zur aktuellen Lage, Herr Bühler. Überschrift auch heute im Wesentlichen unverändert. Ja, so kann man das ausdrücken. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Das Bild dieses Krieges, das ändert sich nicht von Woche zu Woche. Unverändert ist, was Russland angeht, dass sie nach wie vor die Initiative an der Front haben. Sie bestimmen das Tempo und auch die örtlichen Schwerpunkte. Der Schwerpunkt liegt weiterhin im Augenblick im Raum Pokrowsk, obwohl auch dort zurzeit keine schnellen Fortschritte gemacht werden. Nach wie vor haben die Russen große Verluste. Der Januar war einer der verlustreichsten Monate für die Russen in diesem Krieg. Sie haben etwas weniger Quadratkilometer gut gemacht, als es noch im Dezember, November der Fall war. Wir sprechen hier von etwa 16 Quadratkilometern pro Tag. Das sind also 4x4 Kilometer. Das ist nicht viel auf das gesamte Staatsgebiet der Ukraine bezogen, aber immerhin, sie machen weiterhin Fortschritte und sie machen weiterhin Geländegewinne. Wir sind ja in den vergangenen Folgen immer quasi so von Nord nach Süd die Brennpunkte an der Frontlinie durchgegangen. Bleibt es denn bei denen, die wir bisher genannt haben, oder ist der ein oder andere dazugekommen, der andere weggefallen? Also ich glaube, es bleibt grundsätzlich bei denen, sodass wir eigentlich so vorgehen könnten, wie wir es eigentlich immer machen. Okay, dann schauen wir mal kurz auf die halt bekannten, mehr oder weniger schwierigen Abschnitte und beginnen im Raum Kursk, also in dem russischen Gebiet, das dort teilweise von der Ukraine kontrolliert wird. Ja, die Ukrainer halten hier nach wie vor ca. 40-50% des ursprünglich kontrollierten Gebietes. Es gibt keine signifikanten Veränderungen seit der Vorwoche. Die Region ist durch einen Angriff auf die im Zentrum des von den Ukrainern kontrollierten Gebiets, die Kreisstadt Sucha, in die Schlagzeilen geraten. Dort ist ein vormaliges Internatsgebäude beschossen worden. Dort waren 84 russische Zivilpersonen untergebracht nach ukrainischen Angaben, die sich unter Bewachung ukrainischer Polizisten auf eine Evakuierung vorbereiteten. Die Russen haben versucht, diesen Angriff auf die Ukraine zu schieben. Die Ukrainer, hätten das Gebäude mit HIMARS-Raketen beschossen. Die Ukrainer wiesen das postwendend zurück und meldeten, das Gebäude wurde durch einen Gleitbombenangriff der Russen getroffen. Insgesamt gab es mehrere Tote und Verletzte. Diese russische Darstellung ist aus meiner Sicht absolut unglaubwürdig. Liegt doch Sucha mitten im ukrainisch kontrollierten Bereich. Sucha ist schon mehrfach mit russischen Gleitbomben bombardiert worden. Die Russen nehmen hier keine Rücksicht darauf, dass es sich hier um russisches Gebiet handelt. Zudem lassen die Bilder von dem Internatsgebäude, von dem zerstörten Gebäude, auf einen Gleitbombeneinsatz schließen. In diesem Raum Kursk, da waren ja auch nordkoreanische Soldaten eingesetzt. Jetzt heißt es hier und da, also dass derzeit von denen nichts mehr zu sehen sei. Ist denn klar, Herr Bühler, was mit denen ist? Sind die noch dort und präparieren sich möglicherweise für weitere Einsätze oder sind die gar abgezogen? Und falls ja, steht natürlich die Frage, warum? Also die Nordkoreaner haben seit etwa 3 Wochen nicht mehr an Kämpfen teilgenommen. Sie sind offensichtlich aus dem Fronteinsatz herausgenommen worden und in weiter hinten gelegene Verfügungsräume verlegt worden. Über die Gründe kann man nur Mutmaßungen anstellen. Also offizielle Informationen gibt es natürlich nicht. Die Nordkoreaner hatten hohe Verluste bis zu einem Drittel, sagt der südkoreanische Geheimdienst, der gewöhnlich gut informiert ist. Die Nordkoreaner sind offenbar für den Krieg unter Drohnen- und Artilleriebeschuss nicht genügend ausgebildet. Dazu kommen Kommunikationsdefizite mit russischen Truppenteilen, die immer wieder auf beiden Seiten zu Verlusten führen, also auf der nordkoreanischen und auch auf der russischen Seite. Hartnäckig halten sich aber Gerüchte, dass in Nordkorea ein weiteres Kontingent an Soldaten vorbereitet wird, das etwa im März verlegt werden könnte nach Russland. Und es ist anzunehmen, wenn das so ist, dass die Nordkoreaner dann auch wieder in den Fronteinsatz zurückkommen. Die Brennpunkte, wenn wir die Frontlinie jetzt weiter allmählich in Richtung Süden abgehen, wie sieht's dort aus? Vielleicht können wir das mal ein bisschen zusammenfassen, bevor wir zum Raum Pokrowsk kommen. Na, dann beginnen wir erstmal in der Region Charkiw, also in der Stadt Wowchansk, die heftig umkämpft ist, seit Wochen bereits. Hier ist die Frontlinie unverändert. Die Stadt südlich des Wodscha-Flusses wird nach wie vor durch Raketenartillerie, durch Gleitbomben angegriffen. Es gibt aber keine substanziellen Veränderungen in der Frontlinie. Die Ukrainer halten dort und für Russland hat dieses Gebiet ganz offensichtlich niedrige Priorität. Wenn wir dann etwas weiter nach Süden bzw. Südosten schauen, nach Kupiansk, dort ist die Lage ja so, dass Kupiansk seit vielen Monaten schon frontal angegriffen wird. Seit einiger Zeit gibt es aber im Norden von Kupiansk einen Brückenkopf über den Oskil-Fluss und im Süden von Kupiansk sind die Russen bis an den Oskil herangestoßen, haben es allerdings noch nicht geschafft, auch dort einen Brückenkopf zu bilden. Und es zeichnet sich weiterhin ab, dass die Russen so quasi Pokrowsk als Blaupause nehmen, auch für Kupiansk und möglicherweise versuchen, Kupiansk von den Versorgungslinien abzuschneiden, Kupiansk zu umfassen und somit die Ukrainer zum Rückzug zwingen. Die anderen Brennpunkte, die wir immer besprochen haben, Chasiv Yar insbesondere und Toretsk, dort ist die Lage insgesamt unverändert. In Chasiv Yar wird im Zentralbereich der Stadt weiterhin gekämpft. In Toretsk ist es so, dass es nach wie vor Ortskämpfe gibt am nördlichen Stadtrand von Toretsk. Wobei ich sagen muss, dass wir damit rechnen müssen, dass die Russen Toretsk auch priorisieren, weil es eben Möglichkeiten gibt, dann Richtung Kramatorsk und der anderen Städte, die dort in der nächsten Verteidigungslinie liegen, anzugreifen. Okay, dann kommen wir mal zum Raum Pokrowsk. Wie hat sich dort die Situation innerhalb der letzten sieben Tage ungefähr entwickelt? Also Pokrowsk, da hat sich die Angriffsgeschwindigkeit deutlich reduziert gegenüber den Vorwochen. Es bleibt deshalb bei der teilweisen Umfassung von Pokrowsk, wie beim letzten Mal geschildert. Es bleibt aber auch dabei, dass die Versorgungswege nach Norden und Nordwesten weiterhin offen sind zur Verstärkung für den Nachschub für die Ukrainer. Offenbar wartet man dort auf Truppenteile, die aus dem südlichen Bereich herangeführt werden sollen. Also Churakove ist ein Bereich, Velika Novosilka ist ein zweiter Bereich, wo russische Truppenteile möglicherweise nicht mehr so gebunden sind wie früher, allerdings dann auch den Angriff nicht mehr weiter fortsetzen können. Also von daher ist zu rechnen, dass die Angriffsachse Pokrowsk verstärkt wird, sodass Russland endlich das Ziel erreicht, was sie seit Monaten bereits haben, diesen Raum Pokrowsk für sich zu beanspruchen und einzunehmen. Dann noch kurzer Blick auf die sogenannte Südfront. Bei der Südfront gibt es keine Veränderungen. Die Kampfhandlungen dort, die reduzieren sich auf bewaffnete Aufklärung, auf begrenzte Angriffe, Störangriffe, Scheinangriffe, die der Bindung ukrainischer Truppenteile dienen, damit sie nicht anderweitig verwendet werden können. Und ebenso dauern die Aktivitäten rund um Cherson, also auf dem linken Ufer des Dnipro, weiter an. Okay, damit sind wir bei den Operationen in der Tiefe, also den Angriffen auf Ziele mehr oder weniger weit hinter der Frontlinie. Vielleicht beginnen wir heute mal mit dem, was die Russen machen. Also die Russen haben ihre nächtlichen Drohnenangriffe mit jeweils Dutzenden von Shahid-Drohnen weiter fortgesetzt. In der Nacht von Freitag auf Samstag war es dann allerdings wieder so weit, dass ein groß angelegter Angriff mit Drohnen, ballistischen Raketen und Marschflugkörpern geflogen wurde. Das sind wir ja gewöhnt, seit Anfang des Jahres bereits, dass so alle 14 Tage ein größerer Angriff kommt. Ziel waren unter anderem diesmal die Städte Odessa, Poltawa, Kiew und auch Charkiw. Es wurden insgesamt 123 Drohnen eingesetzt, sowie mindestens 7 ballistische Raketen vom Typ Iskander und mindestens 25 Marschflugkörper. Russischen Angaben zufolge war das Ziel, die Energieinfrastruktur der Ukraine zu treffen. Die Realität sieht bei diesem Angriff leider anders aus. In Poltawa wurde ein Wohnhaus getroffen, es gab 14 Tote und mindestens 20 Verletzte. In Odessa wurde erneut die Altstadt getroffen, das Weltkulturerbe, Wohngebäude und Lagerhäuser in Kiew und in Charkiw. Es gab diese Tage mal eine Mail, Herr Bühler, die will ich Ihnen mal so aus dem Kopf weiterreichen. Also die Russen haben ja große Teile der Energieinfrastruktur in der Ukraine zerstört. Das hat auch der Hörer, der da geschrieben hat, festgestellt, und er stellt gegenüber dann die hohen Abschussraten, die die Ukrainer erreichen, von denen Sie auch immer wieder berichten. Und er fragt sinngemäß, also wenn die Ukrainer so erfolgreich sind beim Abfangen russischer Drohnen, Raketen, Marschflugkörper, wie kommt es dann, dass so viel zerstört ist? Impliziert so ein bisschen den Vorwurf, Sie würden da an der Realität vorbei erzählen. Also ich habe das nicht so wahrgenommen. Was können Sie dem Hörer sagen, außer zu empfehlen, mal in früheren Folgen nochmal genauer reinzuhören? Also die Ukrainer sind tatsächlich erfolgreich beim Abfangen von anfliegenden Flugkörpern. Sie sind auch durch die Lieferung von sehr modernen Flugabwehrsystemen aus dem Westen immer besser geworden. Das trifft auch zu durch die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen, die sehr erfolgreich auch gerade für diese Aufgabe Abwehr von Drohnen und Abwehr von Marschflugkörpern eingesetzt werden. Die Russen haben ca. 80% der fossilen Heiz- und Stromkraftwerke der Ukraine durch ihre Angriffe auf die Energieinfrastruktur zerstört. Vielleicht einen kleinen Einschub dazu. Die Zahl, die 80%, die von der Regierung von Kiew genannt worden ist, wird manchmal fälschlicherweise auf die gesamte zivile Infrastruktur bezogen. Das ist Gott sei Dank nicht zutreffend. Ende des Einschubs. Die Zerstörung der Kraftwerke geschah durch die groß angelegten Angriffe mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Regelmäßig konnten, wie berichtet, die Masse der Drohnen, die meisten der Raketen und Marschflugkörper abgewehrt werden. Aber bei diesen Massenangriffen passierte es immer wieder, dass einzelne Raketen und Marschflugkörper ihre Ziele dennoch erreichen und dann punktgenau eben die Kraftwerke, aber auch die Leitungsnetze, Umspannwerke treffen. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Masse an anfliegenden Flugkörpern die ukrainische Luftverteidigung einfach überfordert und in einem Maße sättigen, dass eben einzelne Flugkörper durchkommen. Und das trifft insbesondere zu auf die sehr präzisen Kurzstreckenraketen vom Typ Iskander, aber auch auf extrem tief fliegende Marschflugkörper. In beiden Fällen ist die Luftverteidigung überfordert, weil auf der einen Seite bei den ballistischen Raketen die Flugzeiten extrem kurz sind und was die Marschflugkörper angeht, aufgrund ihres Tiefstfluges die Problematik besteht, dass sie einfach zu spät erkannt werden. Stichwort noch Energieinfrastruktur. Ich habe die Tage eine Meldung gelesen, Klimawandel kommt Ukraine zu Hilfe. Auch wenn ich jetzt die Überschrift der Meldung zumindest erstmal mal in Frage stellen würde, es muss ja nicht immer gleich der Klimawandel sein, aber so wie es scheint, sorgt zumindest der relativ milde Winter dafür, dass die Auswirkungen der russischen Angriffe eben auf Energieinfrastruktur aktuell nicht so dramatisch sind, wie vielleicht befürchtet, oder? Also es war bisher ein vergleichsweise milder Winter, das ist richtig. Die Auswirkungen könnten in einem strengen Winter dramatischer sein, aber es ist, sind wir mal ehrlich, es ist dramatisch genug, jede Nacht Luftalarm miterleben zu müssen. Das Energienetz ist durch Gegenmaßnahmen, und das kommt dazu, widerstandsfähiger geworden. Das ist auf die Lieferungen großer Strommengen aus dem europäischen Verbundnetz zurückzuführen, hängt aber auch mit der Härtung und Dezentralisierung der ukrainischen Energieanlagen, Stichwort Stromerzeugeraggregate, große und kleine, zusammen. Dann kommen wir mal zu den ukrainischen Angriffen auf Ziele in Russland. Sie hatten ja letztens angemerkt, dass die Ukrainer mittlerweile nicht wahllos mal hierhin und mal dorthin schießen, sondern ziemlich systematisch vorgehen. Das haben sie auch in den letzten 7 Tagen so gemacht. Ja, genau. Also durch Angriffe im russischen Hinterland der Front, in den besetzten Gebieten wie auch in Russland selbst. Also Angriffe auf Führungseinrichtungen, Gefechtsstände, wie wir sagen, Flugplätze, Versorgungseinrichtungen wie Treibstoff- und Munitionsdepots, Rüstungsbetriebe und Raffinerien. Während das in den vergangenen Jahren gerade auf weite Entfernung meist nur nadelstichartig war, wird jetzt immer mehr deutlich, dass dies durch die Verfügbarkeit eigener in der Ukraine produzierten weitreichenden Waffensystemen immer häufiger, immer intensiver und systematischer, auch durch wiederholte Angriffe passiert. Ich will an dieser Stelle auch nochmal fragen, inwieweit sich das tatsächlich an der Front bemerkbar macht? Also ich wünschte mir, dass dies schon deutlicher bemerksam ist, wenn wir von heute sprechen. Aber es ist eben so, dass man bei der Ukraine anfangs kein eindeutiges Konzept erkennen konnte. Sie hatten auch keins. Sie hatten auch keine Einheitlichkeit der Führung, die notwendig ist. Und verschiedene Stellen waren dafür zuständig. Sie hatten kaum eigene weitreichende Waffensysteme. Der Westen hat ihnen solche lange verwehrt oder mit Auflagen verbunden zum grenzüberschreitenden Einsatz. Aber immerhin, es ist so, dass der Einsatz von Gleitbomben zurückgegangen ist. Das hängt mit der Rückverlegung von Flugzeugen auf sichere Flugplätze zusammen, den damit längeren Anflugwegen an die Front und der dadurch verminderten Zahl von Einsätzen pro Tag und Maschine. Darüber hinaus erkennt man eine deutlich verminderte Überlegenheit der russischen Artillerie, verursacht durch Munitionsmangel, auch durch gezieltes Treffen von strategisch wichtigen Munitionslagern. Auch wenn das Trends sind, die positiv sind, dieser Kampf in der Tiefe muss weiter fortgesetzt werden, um der russischen Armee in der Ukraine die Versorgungsgrundlagen zu entziehen. Also diese strategische Bedeutung der Logistik in einem Krieg wird häufig unterschätzt. Das Geschehen an der Front überstrahlt alles. Insofern ist die Frage, die Sie stellen und wiederholt stellen, genau die richtige. Auch wenn man nicht immer gleich deutliche Verbesserungen sieht zu dem, was vorher gesagt worden ist. Aber es ist die richtige Fragestellung. Ich will dazu gleich mal noch Hörerpost einführen, und zwar die Mails, die uns Martin Mössmer aus Wien und auch Kai Kröger geschrieben haben. Die beziehen sich auf Analysen eines bekannten YouTubers, der davon spricht, dass die Russen mittlerweile 20% der Raffineriekapazitäten durch ukrainische Angriffe verloren hätten und dass die Ukrainer sich damit nicht nur einen strategischen Vorteil erarbeiten, sondern auch die Basis geschaffen hätten, diesen Krieg langfristig zu gewinnen, ihn zumindest nicht zu verlieren. Wie sehen Sie das? Also eine der Hauptquellen Putins für die Finanzierung seines Krieges sind ja bekanntlich die Ölexporte. Diese werden durch die Angriffe reduziert, das lässt sich feststellen. Zweitens braucht die russische Armee in der Ukraine riesige Mengen an Treibstoffen. Und wenn diese nicht in ausreichendem Umfang hergestellt werden können, dann trocknet die russische Armee sprichwörtlich aus. Die letzte Zahl an zerstörten Raffineriekapazitäten war aus russischen Quellen die Zahl von 15% Minderung. Diese Zahl ist aus dem Herbst 2024. Deshalb ist die Zahl 20%, die unser Hörer jetzt genannt hat, mit heutigem Stand durchaus plausibel, wenn man die vermehrten Angriffe seit etwa 2 bis 3 Monaten ansieht. Insgesamt 2/3 aller 30 großen Raffinerien Russlands wurde teilweise mehrfach getroffen. Sie mussten ihren Betrieb zeitweilig einstellen und dann mit reduzierter Kapazität weiterarbeiten. Insofern zeigt sich hier tatsächlich ein weiterer positiver Trend für die Ukraine auf. Von einem strategischen Vorteil oder gar einer Basis, den Krieg zu gewinnen oder ihn zumindest nicht zu verlieren, will ich noch nicht sprechen. Dazu verfügt die russische Seite noch über zu viele Vorräte in ihren strategischen Treibstoffdepots, wenn wir jetzt mal von Treibstoff, also von den Produkten sprechen. Die Russen sprechen davon, dass nur etwa 3% ihrer Treibstoffvorräte, also Benzin und Diesel, betroffen sind. Das kann man anzweifeln, denn immerhin haben sie schon seit einiger Zeit ein Treibstoffexportverbot erlassen, damit die Benzin- und Dieselpreise in Russland nicht durch die Decke gehen. Kann sich, Herr Bühler, das ist auch eine Frage in den Mails und setzt im Prinzip meine Frage von vorhin ja fast fort, kann sich der Krieg am Boden irgendwann mal wegen solcher Angriffe völlig drehen? Also ich glaube, das ist wie bei Waffensystemen. Es gibt keine Wunderwaffe, die den Krieg drehen kann. Analog dazu würde ich auch die Angriffe gegen Raffinerien und Depots sehen. Aber letztlich macht es die Summe der Trends aus, die einen Krieg entscheidend beeinflussen können. Und noch ein Aspekt aus den Mails: Kann es sein, dass genau dieses Vorgehen der Ukraine mit den Trump-Leuten quasi abgestimmt ist? Also, dass man diese Strategie Trump so verkauft, dass sie auch in seinem Interesse sei, nach dem Motto, also wenn wir auf die Erdöl-, Erdgasindustrie schießen und sie immer weiter beschädigen, dann macht das ja Raum auf für US-Industrie, die das Mehr an Gas und Öl, das gefördert werden soll, ja auch loswerden möchte. Also Fakt ist ja, dass die Bekämpfung der russischen Raffinerien lange vor der Wahl Trumps und lange vor dem Amtsantritt Trumps bereits begonnen hat. Ich kann aber nicht ausschließen, dass sich einige in der Ukraine in ihrer Verzweiflung und in dem nachlassenden Vertrauen auf weitere Unterstützung aus den USA und dem Westen, dass sie solchen Gedanken nachhängen und den Trump-Leuten damit signalisieren wollen, dass es auch in ihrem Interesse nicht nur sicherheitspolitisch, sondern eben auch wirtschaftlich ist, die Ukraine weiter zu unterstützen. Okay, machen wir mal Punkt unter die eigentliche aktuelle Lage, setzen aber mit aktuellen Meldungen, Geschehnissen, wie auch immer, fort. Sie haben vor kurzem hier im Podcast festgestellt, weil wir ja gerade bei Trump und den Angriffen der Ukrainer waren, dass der Krieg der Russen gegen die Ukraine nicht primär einer um Ressourcen, um Rohstoffe ist. Ich nehme an, dass Sie auch den Amerikanern unterstellen, nicht in erster Linie an Rohstoffen interessiert zu sein. Wenn die Russen ukrainische Minen erobern, dann ist das, wenn ich es recht in Erinnerung habe, in ihren Augen eher Beifang, so haben sie es, glaube ich, gesagt. Ne? Wie sieht es denn aber bei dem Deal aus, über den wir jetzt diese Tage lesen konnten? Also Trump sagt im Grunde genommen, dass er die Ukraine weiter militärisch unterstützen will, wenn die ihm im Gegenzug garantiere, sogenannte seltene Erden zu liefern. Seltene Erden werden ja für viele Hightech-Produkte gebraucht. Wie nennen Sie denn das? Also auch das ist nichts grundsätzlich Neues. Das hat Zelensky ja schon im letzten Jahr in seinem sogenannten Siegesplan der Biden-Administration vorgeschlagen. Das ist also ein weiteres Argument, warum die Unterstützung der Ukraine auch im Interesse der USA sein sollte. Das ändert aber nicht meine ursprüngliche Einschätzung, dass dieser Krieg nicht wegen Bodenschätzen begonnen wurde oder geführt wird, sondern das ist tatsächlich so, dass es sich hier um einen Sekundäreffekt handelt. Aber wenn es denn einen solchen Deal gibt, also ich glaube im Leben nicht daran, dass Trump dann hergeht und sagt, also na gut, schauen wir uns doch mal an, was ihr für die Rohstoffe dann auf dem Weltmarkt bekommen würdet und das legen wir mal für die Berechnung unserer Waffenlieferung zugrunde. Der wird die Lage der Ukraine natürlich ausnutzen, den Preis so weit drücken, wie es nur geht und dann sicher nicht nur für die Zeit des Krieges, sondern auch weit darüber hinaus. Also jenseits aller Spekulationen, ich glaube, das muss man ganz nüchtern sehen. Natürlich will ein Staat, der Erhebliches investiert, auch etwas für sich quasi als Gegenleistung haben. Das würde ich als normal empfinden. Damit wären die USA dann ein Profiteur des Krieges, den zwar die Russen losgetreten haben, aber im Endeffekt ziehen sie dann ja auch Nutzen draus, oder? Also Profiteur eines für die Ukraine erfolgreichen Kriegsendes wären wir letztlich alle, insbesondere hier in Europa. Unsere Sicherheitslage würde sich nochmals erheblich verschlechtern, wenn Putin mit seinem Angriffskrieg Erfolg hätte. Deshalb sind diese Sekundäreffekte, die Sie gerade ansprechen, für mich eben auch sekundär und zweitrangig, wenn dadurch das Primärziel erreicht werden kann, dass die Ukraine nicht zu einem Diktatfrieden gezwungen wird, nicht diesen Krieg verliert, sondern ihre Unabhängigkeit bewahren kann. Auch wenn es für Sie zweitrangig ist, sekundär, will noch eine kurze Nachfrage stellen. Meinen Sie, dass dann eine deutsche Bundesregierung sich in einem solchen Fall zurückhalten kann und zurückhalten wird? Also, dass sie sagen wird, das geht gegen unsere Moralvorstellungen, was die Amerikaner machen. Das machen wir natürlich nicht. Wir nehmen zwar auch gerne was als Sekundäreffekt, aber wir würden dann sicher gerne den Weltmarktpreis bezahlen. Also auch hier sind natürlich jetzt viele Spekulationen mit drin. Das mag ja alles sein. Aber ich glaube, dass man jetzt nicht auf jede Wahlkampfäußerung dort hereinfallen muss und sie kommentieren muss. Wir werden sehen, wie sich die Lage entwickelt. Okay. Gut, das war etwas ausweichend, ich weiß, aber das kommentiere ich ungerne, wenn ich nicht harte Anhaltspunkte habe, dass es tatsächlich so ist. Ja. Das ist ja das Schöne, dass Sie das selbst auch feststellen, dass Sie ausweichen. Und nebenbei vielleicht auch mal noch kurz erwähnt, ich habe ja fast ein schlechtes Gewissen immer, wenn ich da die ein oder andere Nachfrage stelle, aber nicht inhaltlich, sondern heute, weil man Ihnen natürlich anhört, dass es Ihnen jetzt nicht so besonders gut geht, zumindest von der Stimme her. Ich hoffe, Sie halten durch. Wenn es nicht weitergeht, Herr Bühler, dann sagen Sie es einfach. Und ansonsten wünsche ich Ihnen zwischendurch auch schon mal auf jeden Fall gute Besserung, ne? Okay. Wird schon gehen. Ja. Dann mal noch zwei Sachen, weil wir bei den USA waren. Zum Verhältnis zu den Amerikanern und zu deren Rolle erreichen uns ja auch immer wieder Fragen. Heute will ich mal die Mail von Volker Löschhorn aus Stuttgart rausgreifen und vielleicht auch die eben besprochenen Punkte im Hinterkopf habend. Ich zitiere mal. Sehr geehrter Herr Bühler, kann es sein, dass Sie mit den USA den gleichen Fehler machen wie deutsche Regierungen mit Russland, dass man die Zeichen der Zeit nicht erkennt, dass man es nicht mehr mit einem Partner, sondern mit einem skrupellosen Gegner zu tun hat? Erstmal Zitat Ende. Herr Löschern zieht dann den Bogen auch noch ein bisschen weiter. Jetzt zitiere ich weiter. Noch eine Anmerkung, dass die USA die überwiegende Last der NATO-Verteidigung tragen. Doppelpunkt. Stützpunkte wie Rammstein dienen ja nicht nur der NATO-Partnerschaft, sondern auch vielen Militäraktionen der USA, zum Beispiel im Nahen Osten. Beispielsweise die ganzen Aktivitäten der USA zur Destabilisierung der Länder des Orients, deren Folgen wir Europäer auch kostenmäßig wesentlich mehr tragen als die USA. Beispielsweise die Beseitigung der iranischen Demokratie durch die CIA. Wie sähe der Nahe Osten heute aus, wenn man Demokratie gefördert hätte und nicht Diktaturen? Zitat Ende, aber vielleicht, Herr Bühler, beginnen wir mit dem ersten Teil der Frage. Also wirklich USA, wirklich Partner oder doch skrupelloser Gegner? Naja, das ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Wann kann man das erkennen, dass sich ein seit Jahrzehnten verbündeter Staat zu einem Gegner verwandelt, wenn es überhaupt so ist? Also zunächst muss man sagen, dass die USA auch heute der wichtigste Verbündete ist, den wir haben. Amerika ist mehr als Donald Trump und Elon Musk. Amerika ist wie kein anderer Staat auf dieser Welt dafür verantwortlich, dass wir nach den Grauen des Zweiten Weltkrieges zu einem der führenden Staaten in der Welt aufgestiegen sind und zu einem Wohlstand gekommen sind, mit dem nach dem Zweiten Weltkrieg keiner rechnen konnte. Amerika garantiert uns bis heute, dass wir im Schutz seines Nuklearschirms und seiner Militärmacht sicher leben können. Ich weise nochmal auf den speziellen Punkt der Luftverteidigung hin, wo wir ziemlich blank dastehen. Die Amerikaner aber mit ihren Schiffen und mit ihren Flugabwehrraketen Europa zumindest teilweise sichern. Also mehrere Präsidenten der USA haben uns aufgefordert, über die Zeit, über die letzten Jahre mehr für unsere Sicherheit zu tun. Wir haben das über Jahre hinweg zugesichert, dass wir das tun werden. Letztlich haben wir es aber bis 2022 unterlassen. Im vergangenen Jahr haben wir zum ersten Mal seit Ende des Kalten Krieges mit Hängen und Würgen geschafft, 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung zu investieren, aber ohne jede belastbare Perspektive, dass dies in den kommenden Jahren auch so bleibt. Wir müssen uns also nicht wundern, wenn jetzt wieder ein Präsident kommt, der jetzt Trump heißt, der unsere Zuverlässigkeit in Frage stellt. Wenn wir wollen, dass die USA weiter unser Partner bleibt, müssen wir einfach mehr dafür tun. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Und die zweite Erkenntnis, dass die Westbindung für unsere Demokratie und für unseren Bestand als wohlhabender Exportstaat zwingend ist, das ist auch nicht neu. Gerade das Letztere ist im Übrigen für alles die Grundlage, was wir uns in Bezug auf unseren Sozialstaat zum Beispiel alles leisten. Und wollen Sie zum zweiten Teil der Mail noch was sagen? Also, dass man das mit der Kostenverteilung nicht einfach so machen kann, hier die zahlen nur 2%, die zahlen 3,5% oder wie auch immer, sondern dass wir natürlich auch die Auswirkungen von USA-Politik überall auf der Welt zu tragen haben. Ja, ich muss ja wohl was dazu sagen. Sie haben es ja genannt, die Frage. Sie hatten Rammstein erwähnt. Das ist ein gutes Beispiel, dass hier auch amerikanische Interessen involviert sind. Rammstein hat durchaus auch jenseits der NATO Bedeutung für Amerika. Das ist richtig. Darauf muss man auch die Trump-Leute immer wieder hinweisen. Das ist eine Basis, wie sie die Amerikaner kaum irgendwo auf der Welt haben. Insofern ist Deutschland auch von strategischem Interesse für die Amerikaner. Und Deutschland dient dazu auch, dass ihre Stellung in der Welt als wirtschaftliche und militärische Macht erhalten bleibt. Ohne diese wirtschaftliche und militärische Macht könnten die USA die Stellung in der Welt nicht aufrechterhalten. Zunehmend isolationistische Tendenzen werden diese Stellung nicht aufrechterhalten können und somit Wohlstand und Macht der USA auch gefährden. Also was den Nahen Osten angeht, es gibt neben den USA kein Land auf der Welt, was so viel an humanitärer Hilfe weltweit und insbesondere auch im Nahosten geleistet hat. Also, dass das Ziel war, Staaten zur Destabilisierung dort, das kann ich so nicht nachvollziehen. Was den Iran angeht, kann ich mich nicht erinnern, dass der Iran zu meinen Lebzeiten jemals eine Demokratie war. Die autoritäre Monarchie des Schahs Reza Pahlavi wurde Ende der 70er durch ein nicht minder autoritäres islamistisches Regime der Mullahs abgelöst. Die USA, nicht, dass wir uns falsch verstehen, haben sicher nicht immer alles richtig gemacht. Aber für alle Fehlentwicklungen sind sie auch nicht verantwortlich. Weder die Zerschlagung des Islamischen Staates, des IS, noch die von Al-Qaida als unmittelbare Bedrohung unserer Demokratien im Westen wäre ohne die USA gelungen. Noch hätte das Existenzrecht Israel durchgesetzt werden können, noch hätten die Palästinenser überleben können. Wir erinnern uns im letzten Jahr, als die Landwege alle gekappt waren in den Gazastreifen, dann haben die Amerikaner kurzerhand einen Hafen gebaut vor die Küste. Da gab es Probleme aufgrund des Wetters, ja, aber sie waren die Macht, die dann den Hafen gebaut hat und somit die Schiffe mit den humanitären Gütern für den Gaza entladen werden konnten. Also das darf man alles nicht vergessen. Das ist mir ein bisschen zu einseitig formuliert. Aber nochmal, sie haben sicher nicht immer alles richtig gemacht. Insofern haben sie einen Punkt. Aber nochmal auch, für alle Fehlentwicklungen sind sie auch nicht verantwortlich. Dann, Herr Bühler, noch die zweite Sache zum Stichwort USA. Keith Kellogg, der frühere General, ist ja Trumps Sondergesandter, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Und der hat jetzt mit einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters für Aufsehen gesorgt, in dem er Wahlen in der Ukraine gefordert hat. Möglicherweise noch in diesem Jahr, insbesondere wenn die Ukraine mit Russland einen Waffenstillstand aushandeln kann. Kellogg sagt, Die ausgesetzten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen müssen durchgeführt werden. Diese Wahlen sollen möglicherweise Teil eines ersten Waffenstillstands sein. Und dann lesen wir bei Reuters noch, dass Trump und Kellogg dann in den ersten Monaten einer neuen Regierung eine Einigung aushandeln wollen, die diesen Krieg dann beenden soll. Also erstmal Waffenstillstand und Wahlen und erst dann Friedensschluss. Das klingt erstmal so, als wäre man mit dieser Forderung nicht so sonderlich weit von Putin weg. Also von den Ukrainern habe ich bislang niemanden vernommen, der sagen würde, also, ja klar, können wir so machen. Also die ukrainische Verfassung sagt ja, dass in einem Krieg und unter Kriegsrecht Wahlen nicht durchgeführt werden dürfen. Das Kriegsrecht muss dabei vom ukrainischen Parlament beschlossen werden bzw. verlängert werden. Das ist keine Entscheidung des Präsidenten. Wie sollte man, und das ist der zweite Punkt, auch im Krieg eine ordnungsgemäße Wahl durchführen können, während Hunderttausende an der Front kämpfen, Millionen von Flüchtlingen im Ausland oder als Binnenflüchtlinge in der Ukraine leben? Das wird in Russland anders gesehen, das ist richtig, das ist das russische Narrativ, das hier bedient wird. Es wird die Gesetzeslage einfach ignoriert und der Präsident als illegitim dargestellt, mit dem man nicht verhandeln könnte. Nun sagt Kellogg ja nicht, dass die Wahlen sofort durchgeführt werden müssen, sondern nach einem Waffenstillstand. Das kann man so interpretieren, dass dann Wahlen durchgeführt werden können. Das Kriegsrecht müsste davor aufgehoben werden, aber das wird nicht sofort passieren können, sondern erst, wenn sich ein Waffenstillstand als tatsächlich belastbar erweist und da wird einige Zeit vergehen. Auch aus aktuellem Anlass jetzt das Thema von Martin, den Nachnamen sollte ich nicht unbedingt erwähnen. Er hat uns aus den USA geschrieben, aus Mountain View in Kalifornien. Ihm geht es um die Struktur der ukrainischen Armee. Sie, Herr Bühler, hatten ja die schon des Öfteren als, ich sag mal, schwierig bezeichnet, alles in Brigaden aufgeteilt, keine Divisionen, zu denen die Brigaden gehören könnten und so weiter. Das würde vieles sehr schwierig machen. Ich habe das jetzt mal sehr verkürzt benannt. Ich nehme an, Sie werden gleich selber mal noch ein bisschen ausholen dazu. Was ist das Anliegen von Martin? Er hat natürlich auch mitbekommen, dass die Strukturen der ukrainischen Armee jetzt geändert werden sollen. Dass man zum Beispiel Armeekorps bilden will. Und Martin fragt dann Folgendes. Zitat, wird diese Umstrukturierung der ukrainischen Armee helfen und welche Führungsstruktur hatte sie denn bisher, das wäre für Sie, Herr Bühler, die Gelegenheit zum Ausholen, weiter im Zitat, über welchen Zeitraum dauert solch eine Umorganisation, welche Ausbildung und Infrastruktur ist erforderlich und wird es zwischen der Brigade und Korpsebene auch neue Divisionen geben? Zitat Ende aus dieser Mail von Martin. Also vielleicht ganz allgemein ausgedrückt, es kämpfen ja dort Hunderttausende von Soldaten entlang dieser langen Front. Und das wird nur dann erfolgreich sein, wenn sie auch in einer klaren Führungsstruktur organisiert sind. Also wir sprechen jetzt von den Landstreitkräften. In der NATO haben wir hier eine hierarchische Gliederung von Korps, Divisionen, Brigaden, Bataillonen und Kompanien, also von oben nach unten. Bei den höheren Kommandos hat sich herausgestellt, dass sie mit einer Führungsspanne von 3 bis 4 maximal arbeiten können. Sie müssen darüber hinaus eigene Elemente zur Kampfunterstützung und zur Logistik haben, um den Kampf der jeweiligen nachgeordneten Führungsebene unterstützen zu können, um Schwerpunkte bilden zu können. Soweit vielleicht der Vergleich zu der Lage hier bei uns. Auf der ukrainischen Seite, die haben sogenannte operativ-strategische Gruppen oder auch operativ-taktische Gruppen, je nach Größe, die aber eine Vielzahl von Brigaden, Kampftruppenbrigaden führen, also 9 bis 12, also weit jenseits der Führungsspanne, die man noch überblicken kann, von 3 bis 4. Und das ist in der Tat ein Problem, das sich seit Beginn des Krieges eigentlich hier durchzieht. Diese Gruppen, diese operativ-strategischen Gruppen und operativ-taktischen Gruppen sollen nun aufgelöst werden. Und neben den existierenden oder bereits existierenden 6 Armeekorps 20 weitere gebildet werden, die dann die Brigaden direkt führen sollen. Also die Divisionen fehlen da in einem ersten Ansatz. Allerdings muss man sagen, dass die jetzt geplanten Armeekorps von der Gesamtstärke der Soldaten her eher einer deutschen Division entsprechen. Die Umsetzung, und das ist die Frage, mitten im Krieg wird außerordentlich schwierig sein. Ich kann mir so eine schon fundamentale Änderung der Führungsorganisation eigentlich nur langfristig und Schritt für Schritt vorstellen. Mehr will ich eigentlich heute noch nicht sagen. Dazu sind die Informationen bisher zu lückenhaft, in welchem Zeitrahmen das gemacht wird, wie das gemacht wird, wie die Zielvorstellung dort eingenommen werden kann. Im Übrigen, wenn man 25, 26 Korpsstäbe hat und die direkt dem ukrainischen Generalstab unterstehen, dann klingt es auch nicht wie eine Führungsstruktur, die erfolgreich sein kann. Also auch da müssen wir abwarten, wie da oben die Lücke geschlossen wird in der Struktur. Wir sollten die Entwicklungen verfolgen und dann zu gegebener Zeit nochmal ausführlich darauf zurückkommen. Das werden wir tun. Dann zur Frage, was Russland tun könnte und was nicht, haben wir eine Mail von Max Kamann aus Nuffringen bekommen. Nuffringen, habe ich mal nachgeguckt, ein paar Kilometer südwestlich von Stuttgart. Im Kern schreibt Herr Kamann, geht es ihm um die Frage, ob Putin überhaupt noch deeskalieren kann. Und zum Hintergrund schreibt er dann Folgendes, ich zitiere, es könnte verschiedene Faktoren geben, die eine Deeskalation zunehmend erschweren, darunter zum Beispiel innenpolitische. Je länger und resoluter die nach innen gerichtete Propaganda und die damit einhergehende Veränderung der Gesellschaft, sowie je größer sich die akkumulierenden Opfer, die die russische Gesellschaft sich leistet, desto schwerer wird eine Kurskorrektur dem russischen Volk zu vermitteln sein. Für mich scheint diese Frage nach dem existierenden Lösungsraum nicht nur aus ukrainischer, sondern auch aus russischer Sicht bzw. dessen Schnittmenge essentiell für die Diskussion, wie der Krieg beendet werden kann. Erstmal Zitat Ende und am Ende dieser Mail dann ein Postskriptum, das ich auch noch kurz zitieren will, damit diese Frage von Herrn Kamann bei niemandem in den falschen Hals gerät. Also Zitat, es sollte selbstverständlich sein, ich möchte zur Sicherheit dennoch hinzufügen, dass es für mich unstrittig ist, dass Russland die Verantwortung für diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg trägt und es nicht meine Intention ist, dass diese Aggression in irgendeiner Art belohnt werden sollte. Aber wenn es solche Randwerte für mögliche Lösungen gibt, müssen wir diese meines Erachtens unemotional feststellen und antizipieren. Also sozusagen vorausschauend in Überlegungen mit einbeziehen. Das Postskriptum aus dieser Mail von Max Kamann. Also ich kann dem Hörer hier nur beipflichten in beiden Sachverhalten, die Sie gerade zitiert haben. Also ich sehe im Augenblick auch keinen Lösungsraum auf der russischen Seite. Das gibt Putin ja indirekt auch zu. Er signalisiert Gesprächsbereitschaft mit Präsident Trump. Gleichzeitig bleibt er selbst bei seinen Maximalforderungen. Mehr noch, er möchte mit einer ukrainischen Regierung gar nicht verhandeln. Das ist ja die jüngste Äußerung. Er sieht Friedensgespräche ausschließlich mit den USA, China und vielleicht, wenn sie wollen, auch Indien. So drückt er sich aus. Ich meine, vielleicht ist auch die Person Putin eine Erschwernis, einen Lösungsraum zu definieren. Vielleicht muss Putin erstmal scheitern, bevor Russland zu einer Lösung kommt, die weitere Lösungsräume dann schafft und möglicherweise dann eher bereit ist, auf einen Waffenstillstand einzugehen, der eben nicht die Maximalforderung der völligen Kapitulation der Ukraine beinhaltet. Stichwort Waffenstillstand. Die Zeit ab einem ausgehandelten Waffenstillstand betreffend will ich jetzt mal aus einer Mail zitieren, dessen Absender ich nicht namentlich nennen soll. Also Zitat, es wird viel über Friedenstruppen geredet, die laut General Bühler nur im Konsens mit Russland eingesetzt werden können. Diese oft wiederholte Aussage greift meines Erachtens zu kurz. In Südkorea sind US-Truppen ohne Einverständnis Nordkoreas stationiert und auch in Westdeutschland oder der Türkei waren US-Truppen ohne Zustimmung der Sowjetunion. Es müsste also keine explizite Zustimmung Russlands vorliegen. Es würde reichen, wenn Russland eine Stationierung hinnimmt, zum Beispiel aus Schwäche. Ich würde fast sagen, es wäre der Normalfall in einem eingefrorenen Konflikt, dass man unilateral Truppen stationiert. Warum wird dann ständig dieser Mythos wiederholt, man müsste dazu eine Einigung mit Russland erzielen? Was sollen die denn machen, wenn wir oder die USA in der Ukraine einen Militärstützpunkt errichten? Sie greifen ja bereits jetzt maximal massiv an. Viel mehr Eskalation hat Russland nicht. Mir kommt die Haltung, dass man nur mit Einverständnis der Gegenseite Truppen entsendet, reichlich naiv vor. Und sie bedeutet doch, dass man im Grunde nicht auf die eigene Abschreckung vertraut. Zitat Ende. Also wir sprechen ja jetzt über die Absicherung eines Waffenstillstands, eines geschlossenen Waffenstillstandsabkommens durch Friedenstruppen. Die gab und gibt es ja zwischen Nordkorea und Südkorea bis heute. Allerdings ist es dort eine Beobachtermission ohne robustes Mandat. Friedensverhandlungen hat es dort bis heute nicht gegeben. Also insofern, es greift das Beispiel Korea wie auch das Beispiel Türkei oder gar Westdeutschland. Man könnte jetzt auch Ostdeutschland mit dazu nehmen, mit der Westgruppe der sowjetischen Truppen. Das sind keine vergleichbaren Situationen, ohne dass ich das im Einzelnen jetzt ausführen will. Ein robustes Mandat zur Absicherung eines Waffenstillstandes halte ich für erforderlich. Also beide Seiten müssen sich an die Bestimmungen des Waffenstillstandsabkommens halten und es muss durchgesetzt werden können. Sonst landen wir wieder beim Minsk-Abkommen nach 2014. Da ein solches Mandat für eine robuste Friedenstruppe idealerweise vom UN-Sicherheitsrat kommen muss und Russland dort ein Vetorecht hat, ergibt sich schon aus dieser Logik, dass Russland dem Waffenstillstand gegebenenfalls mit einer Friedenstruppe zustimmen muss. Davon muss man jetzt die einseitige Stationierung von Truppen in der Ukraine trennen. Das sehe ich im Augenblick nicht. Das ist natürlich auch nicht ausgeschlossen auf Dauer. Aber bisher ist unsere zweifellos richtige Auffassung, dass wir nicht Kriegspartei werden wollen und nicht Kriegspartei werden dürfen. Und wenn man jetzt Truppe in der Ukraine stationiert, diese Truppe angegriffen wird, was ist dann? Das muss man zu Ende denken, was dann folgt. Geht nicht nur darum, abzuschrecken, sondern es geht auch darum, was passiert, wenn eine solche Truppe durch die Russen angegriffen wird. Nächster Fragesteller ist Alexander Strien. Zitat: Die baltischen Staaten wollen in den nächsten Jahren ihre Grenzen zu Russland und Belarus stärker mit Befestigungen unterschiedlichster Art absichern. Haben diese Bauwerke bei den heute eingesetzten Waffentechnologien noch ihre Daseinsberechtigung? Zitat Ende. Also diese Bauwerke, also Zäune und Mauern insbesondere, haben wir den Zweck, zunächst mal jede Art von illegalem Grenzübertritt zu verhindern. Wir erinnern uns, dass sowohl Russland gegenüber Finnland, aber auch Belarus gegenüber Litauen und Lettland versucht hat, Flüchtlinge nach Europa einzuschleusen, um hier destabilisierend auf diese Demokratien zu wirken. Ferner sollen durch solche Bauwerke verhindert werden, dass Milizen einsickern können, irreguläre Kämpfer einsickern können, so wie es damals in der Krim der Fall war. Kleinere bewaffnete Angriffe abzuwehren ist auch möglich. Also zumindest wird es erschwert werden, so kleinere bewaffnete Angriffe zu führen. Groß angelegte Angriffe können natürlich durch solche Sperren nicht aufgehalten werden. Allerdings kostet es auch Zeit, dann diese Hindernisse zu überwinden. Kostbare Zeit, die im Fall eines Angriffs für Gegenmaßnahmen genutzt werden kann. Herr Strien hat noch eine andere Frage in der Mail mitgeschickt, die will ich vielleicht auch gleich nochmal noch anhängen. Und zwar, Zitat: Wie sehen Sie das Verhalten des Präsidenten der Vereinigten Staaten beziehungsweise den Umgang mit dem ehemaligen Generalstabschef der US-Armee, Mark Milley? Sollte ein Präsident, auch wenn es unterschiedliche Positionen gibt oder gab, die Verdienste der Person, in diesem Fall Mark Milley, nicht anerkennen und würdigen. Ich finde es enttäuschend, wenn persönliche Ressentiments eine Rolle spielen. Zitat Ende. Dazu muss man ja sagen, dass Mark Milley auf Trump nicht so sonderlich gut zu sprechen war, als der noch gar nicht im Amt war und gar nicht wieder im Amt war. Und US-Präsident Biden hatte Milley ja noch schnell vorsorglich begnadigt, aber am Zeug flicken will man ihm, wenn ich es recht gehört habe, jetzt dennoch. Naja, Mark Milley ist seit vergangenem Jahr in Ruhestand. Er hat sich bei den Trump-Leuten unbeliebt gemacht, das glaube ich kann man so sagen. Er hat sich mit den Worten zitieren lassen, Trump sei ein Faschist durch und durch. Deshalb hat ihn ja Biden vorsorglich begnadigt. Das heißt, es ist keine strafrechtliche Verfolgung im Augenblick möglich. Aber es wird jetzt mit anderen Mitteln Druck auf Milley ausgeübt. Seine Bilder im Pentagon, sein Porträt, sein offizielles Porträt als ehemaliger Generalstabschef der amerikanischen Streitkräfte wurde im Pentagon abgehängt. Andere Bilder auch. Und es ist daran gedacht, an eine disziplinarrechtliche Ahndung, die auch für Ruheständler möglich ist. Es ist die Rede davon, ihn vom Vier-Sterne-General zu einem Drei-Sterne-General zu degradieren. Allerdings, nach wie vor sind die USA ein Rechtsstaat und natürlich sind dort auch Rechtsmittel für General Milley geboten und die wird er auch in Anspruch nehmen, so wie ich ihn kenne. Und da will ich keine Voraussage treffen, was da passiert, aber ich habe da große Zuversicht in das Rechtssystem der Vereinigten Staaten, dass das mit Recht und Gerechtigkeit zugeht. Dann haben wir noch die Mail von Christoph Lieck aus Köln. Ihm geht es um die Wehrfähigkeit der Bundesrepublik bzw. der Bundeswehr. Andere sagen Kriegstüchtigkeit dazu. Ich lese mal aus der Mail vor. Wir sprechen derzeit sehr viel über die wehrtechnische Ausrüstung der Bundeswehr und der NATO sowie darüber, welche Budgets für eine ernsthafte Abschreckung erforderlich sind. Mich beschäftigt aber ebenso sehr, wo wir im Ernstfall die Kampfsoldaten hernehmen sollen und welche Mannstärke die Truppen haben müssten, um Deutschland verteidigen zu können. Derzeit sind, soweit ich weiß, bei der Bundeswehr etwa 185.000 Soldatinnen und Soldaten beschäftigt, eine Zahl, die zur Verteidigung des Bundesgebiets kaum ausreichen dürfte. Gleichzeitig altert unsere Bevölkerung schnell. Die Altersgruppe der 20- bis 49-Jährigen wird immer kleiner und ist zudem sehr heterogen zusammengesetzt. Und hinzu kommt, dass die Bundeswehr seit 80 Jahren, in Klammern zum Glück, keine nennenswerte Kampferfahrung in einem großen Landkrieg sammeln konnte. Wie beurteilt Herr Bühler vor diesem Hintergrund die Mobilisierungsfähigkeit und Verteidigungsbereitschaft Deutschlands im Ernstfall? Zitat Ende. Also wir haben im Augenblick etwa 182.000 Soldaten. Unsere Zielvorstellung, die entschiedene Zielvorstellung ist 203.000. Wir krebsen aber immer bei den 182.000 rum, schon seit Jahren jetzt mittlerweile. Es gelingt uns nicht, diese Zielvorstellung zu erreichen, geschweige denn von der für notwendig erachteten neuen Zielvorstellung von etwa 230.000 Soldaten, aktiven Soldaten. Wenn man den Gesamtumfang anschaut, also einschließlich der Reservisten, dann sprach der Generalinspekteur neulich in einer öffentlichen Veranstaltung von 460.000 Gesamtumfang. Das bedeutet also Hälfte aktive Soldaten, Hälfte Reservisten, das heißt ehemalige Zeitsoldaten, die sich in Übung halten und zur Verfügung stehen, dann um tatsächlich auch mobil gemacht werden zu können. Das wird ohne eine Art von Wehrpflicht nicht gehen. Die Wehrpflicht ist ja ausgesetzt. Sie wird erst im Spannungs- oder Verteidigungsfall wieder aufleben. Ich meine damit, dass wir keine allgemeine Wehrpflicht brauchen, so wie wir sie während des Kalten Krieges hatten. Aber wir brauchen eine Art von Auswahlwehrpflicht. Das Ministerium hatte ja die Absicht, Minister Pistorius, alle jungen Menschen anzuschreiben, die das Wehrpflichtalter erreichen. Damit verbunden sollte sein eine Rückäußerungspflicht, ob sie Interesse haben, sich zur Verfügung zu stellen als Soldaten für begrenzte Zeit und die Absicht war, etwa 5.000 einzustellen. Leider ist der betreffende Gesetzentwurf aufgrund des Scheiterns der Ampelkoalition nicht mehr beschlossen worden. Es muss also jetzt eine der ersten Maßnahmen einer neuen Bundesregierung sein und des neuen Parlaments, eine Art von Auswahlwehrpflicht zu schaffen für die Bundeswehr. Entweder so, wie sich Minister Pistorius das vorstellt, oder eingebettet in eine allgemeine Dienstpflicht. Das bedeutet, um auf Ihre Frage ganz konkret zu antworten, die Mobilisierungsfähigkeit der Bundeswehr ist unzureichend. Hier sind große Fehler gemacht worden durch den Wegfall von nicht aktiven Reservisten, Truppenteilen, die einfach aufgelöst worden sind, ohne dass man die Aufwuchsfähigkeit im Blick hatte. Darüber hinaus muss nicht nur das Personelle geklärt werden, sondern muss auch geklärt werden die infrastrukturelle Seite. Denn die Bundeswehr ist heute so auf Rand genäht, auch was die Infrastruktur angeht, dass man jetzt daran denken muss, aufgegebene Kasernen zu reaktivieren, wenn man eine solche Auswahlwehrpflicht schaffen will. Man muss daran denken, dass auch Reservistentruppenteile Material brauchen. Die können sich nicht ausleihen von aktiven Truppenteilen. Also das kostet auch alles Geld. Aber um die unzureichende Aufwuchsfähigkeit sicherzustellen, sind hier einfach Investitionen notwendig. Okay. Herr Bühler, mit Blick auf Ihre Stimme, können Sie noch, ich hätte noch eine Frage, bei der ich Ihnen unbedingt die Gelegenheit würde geben wollen, noch mal was dazu zu sagen. Und dann haben Sie schon fast überstanden für heute. Es geht um eine Mail, die uns gestern Nachmittag erreicht hat, von Andreas Kühn aus Löhmer, das ist in Thüringen in der Nähe von Schleiz. Und hier mutmaße ich mal, dass es halt um eine Verständnisfrage geht. So wie Herr Kühn habe ich Sie nicht verstanden, Herr Bühler, aber nichtsdestotrotz scheint da etwas in seinem Kopf zu sein, von dem Sie, Herr Bühler, sicher auch nicht wollen, dass es da so bleibt. Ich lese mal aus der Mail vor. Zitat. Vorweg, ich bin ein toleranter Mensch, will dem General nichts Böses, aber diese Äußerung, es gibt einen Abwärtstrend beim Personal, das ist mir übelst aufgestoßen. Der General meint damit die hohen Verluste an Soldaten auf beiden Seiten, das tägliche Zerfetzen von mehr oder weniger an die Front gezwungenen Männern. Es gibt vielleicht einen Abwärtstrend beim Personal im Schichtdienst, bei Pflegepersonal in Krankenhäusern und Altenheimen, aber einen Abwärtstrend beim Personal in Kriegen zu verzeichnen, ist die Vertechnisierung menschlichen Leids der armen Soldaten und Kriegsopfer. Erstmal Zitat Ende. Herr Kühn geht dann auch noch ein bisschen in seine Familiengeschichte hinein, erklärt vielleicht auch ein Stück weit seine Befindlichkeit, da lese ich auch noch kurz vor. Zitat, auch in unserer Familie hat es 1945 einen Abwärtstrend bei den Familienangehörigen gegeben. Mein Opa, ein Steinsetzer, überlebte den Abwärtstrend bei den Volkssturmmännern in Breslau nicht. Mein Vater hatte einen Abwärtstrend bei der Zahl seiner Eltern zu verzeichnen. Ihm blieb nur die Mutter. Mein Vater war da 12 Jahre alt, als er den Abwärtstrend erleben musste. Als Christ und Pazifist lehne ich jegliche Gewalt und Waffen ab. Gemeinsam mit vielen Menschen trauere ich um die Opfer von Kriegen weltweit. Das trifft, um bei den Worten des Herrn Generals zu bleiben, ebenso auf die Ukraine und Russland zu. Ich bitte den Herrn General um mehr Empathie. Zitat Ende aus dieser Mail, wie gesagt, von Andreas Kühn. Herr Kühn, ich glaube, ich habe in vielen Podcasts genau diese Empathie gezeigt, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Wenn ich über den brutalen, völkerrechtswidrigen und erbarmungslos auch gegen die Zivilbevölkerung geführten Krieg mit seinen hohen Verlusten berichtet habe. Sie haben natürlich recht, man kann das nicht oft genug sagen. Das Zitat, das Sie angeführt haben, habe ich im Zusammenhang mit der Fragestellung verwendet, warum ich nicht der Auffassung bin, dass die Ukraine dabei sei, den Krieg zu verlieren. Ich habe einige Trends angeführt, die gegen oder für eine solche Auffassung sprechen. In der Summe bin ich allerdings gegen eine solche Auffassung, das zum jetzigen Zeitpunkt zu äußern. Und dazu gehört der Abwärtstrend beim Personal. Im selben Satz habe ich aber gesagt, was ich damit meine. Probleme bei der Rekrutierung, Probleme bei der Ausbildung, Probleme bei der Organisation von Rekrutierung und von Ausbildung. Damit sind nicht die Opferzahlen gemeint. Sonst hätte ich ja sagen müssen, Aufwärtstrend. Denn die Opferzahlen gehen ja, wie bereits mehrfach berichtet, eher nach oben als nach unten. Also, es tut mir leid, dass ich bei meiner nüchternen Betrachtungsweise in den Augen zu wenig Empathie gezeigt habe. In der persönlichen Familiengeschichte haben wir im Übrigen einige Gemeinsamkeiten. Ebenso in unserem Glauben. Bei ihrer Ablehnung von Gewalt und Waffen sehe ich allerdings das Ganze etwas differenzierter. Autorisierte Gewalt und Waffen sind manchmal notwendig, um uns gegen das Böse von außen und von innen zu wehren. Okay, dann sind wir jetzt fast am Ende. Letztes noch, Herr Bühler, wir sehen uns ja nächste Woche, sofern Sie da wieder fit sind und gesund, bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Münchner Sicherheitskonferenz, Schlagzeilen machte da jetzt ein wenig, dass man dorthin keine Vertreter von BSW und AfD eingeladen hat. Das will ich Sie noch kurz fragen, wie finden Sie das? Also wir erinnern uns ja, dass die AfD und das BSW im vergangenen Jahr, im Juni 2024, demonstrativ den Bundestag verlassen haben, als der ukrainische Präsident eingeladen war, vor dem Bundestag zu sprechen. Namentlich Herr Chrupalla und Frau Wagenknecht sagten damals, man wolle Selenskyj keine Bühne für Wiederaufbaubettelei geben. Das BSW warf ihm vor, eine hochgefährliche Eskalationsspirale zu befördern. So gehen diese Parteien mit den Opfern dieses Krieges um. So respektlos gehen sie mit der Entscheidung des Bundestagspräsidiums um, Präsident Selenskyj zu einer Rede vor dem Bundestag einzuladen. Frau Wagenknecht sagte der Münchner TZ nach der Entscheidung von Herrn Heusgen, also dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, München sei ein Clubtreffen derer, die Milliardensummen in ein neues Wettrüsten stecken wollen. Wir sehen uns geehrt durch die Nichteinladung zu dieser Tagung der Sofakrieger und Waffenlobbyisten. Also wir gehören auch dazu, Herr Deisinger. Wir sind ja auch zu Gast bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Sie bestätigt also im Nachhinein selbst, wie gering sie das Treffen von Regierungen vieler Staaten dieser Welt einschätzt. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist eine internationale Konferenz, wie sie sonst in keinem Staat der Welt gibt, in dieser Größenordnung, und keine Bühne für den deutschen Wahlkampf. Und deshalb halte ich diese Entscheidung für richtig. Aber ich bin als Journalist dort, Herr Bühler. Ja. Nicht als Teilnehmer. Ja. Und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen, Hinweise, Lob, Kritik, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Woche, in der zweiten Wochenhälfte bei der Münchner Sicherheitskonferenz, und wir hoffen, dass wir dort ein paar interessante Gespräche führen können, die wir dann auch in diesem Podcast würden tragen wollen, also in die übernächste Folge. Die nächste, erstmal am kommenden Mittwoch, dann vertritt mich mein geschätzter Kollege Christian Erl wieder mal. Herr Bühler, Ihnen eine schöne Zeit bis dahin, gute Besserung und vielen Dank für heute. Danke, Herr Deisinger, und dann sehen wir uns in München. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.